Kundgabe 5851. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.01.1954. Tote in Christus. Entrückung. Wenn von der Auferstehung der Toten gesprochen wird, dann ist darunter die Erweckung der geistig Toten zu verstehen, die auch im jenseitigen Reich nach dem irdischen Ableben noch zu dieser Erweckung gelangen können, weil das Werk der Erlösung ununterbrochen fortgesetzt wird von Seiten derer, die durch Jesus Christus die Erlösung schon gefunden haben, die vom geistigen Tode schon aufgestanden sind, auf Erden oder auch im Jenseits. Nicht eines meiner Wesen verharrt im Zustand des Todes, auf ewig. Immer wieder wird der Nacht des Todes abgerungen, wer dem Licht des Kreuzes Christi folgt und also aufersteht zu neuem Leben. Die Erweckung der Toten am jüngsten Tage ist also nur ein geistig zu verstehender Vorgang. Denn wie mein Kommen in den Wolken vorerst auch nur geistig zu verstehen ist, dass ich im Wort zu den Menschen herniedersteige, um eine letzte Rettungsaktion vor dem Ende einzuleiten, so auch steige ich hinab in die Finsternis, in die Hölle, und lasse auch dort Lichtstrahlen aufblitzen. Ich halte das Kreuz auch den Wesen der Finsternis entgegen, um ihnen den Weg zu mir zu erleuchten. Und auch dieses Rettungswerk wird nicht erfolglos sein. Und viele werden aus ihren Gräbern auferstehen zum Leben. Die aber in der Finsternis verharren wollen, die mich nicht anerkennen wollen, das sind keine Toten in Christo. Sie können nicht aus dem Reiche der Finsternis versetzt werden in das Reich des Lichtes. Und diese sind es, die ihren Entwicklungsgang auf Erden wieder beginnen müssen, die gebunden werden in der festesten Materie der neuen Erde. Tote in Christo, also sind die aus der Tiefe Erlösten, zum Unterschied derer, die mich auf Erden schon gefunden haben, die im lebendigen Glauben an mich stehen und am Ende als meine Kinder von dieser Erde genommen werden, wie es geschrieben steht. Denn ich werde wiederkommen in großer Pracht und Herrlichkeit. Und ich werde die Meinen holen und sie lebenden Leibes versetzen an einen Ort des Friedens. Ich werde wiederkommen, wie ich einst aufgefahren bin, zum Himmel, in strahlendstem Licht und sichtbar den Meinen. Und mein geistiges Wiederkommen im Wort und in den Herzen der Menschen soll es diesen meinen Kindern möglich machen, sich so zu gestalten, dass sie mich erschauen können. Denn es werden mich nur die Menschen zu sehen vermögen, die bewusst mein geworden sind durch einen Lebenswandel in Liebe zu mir und zum Nächsten. Auf dass ich nun, die guten Willens sind, umgestalten können zu Wesen der Liebe und des Lichtes, lasse ich ihnen zuvor auch die Kraft zugehen. Ich übermittle ihnen mein Wort, dass Kraft aus mir in höchster Wirksamkeit ist. Und wer es annimmt im Glauben an mich und die Wahrheit meines Wortes von Ewigkeit, der wird mich auch überzeugt erwarten. Und ich werde ihn nicht enttäuschen, denn es kommet der Tag des Endes, unwiderruflich. Es kommt der Tag der Entrückung der Meinen und der Auferstehung aller, die durch Jesus Christus Erlösung fanden auf Erden oder auch im geistigen Reich. Amen.